Kundgabe 3482. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.05.1945. Verbindung mit Gott. Kraftzufuhr. Nehmet jede Gelegenheit wahr, die Verbindung mit mir herzustellen, durch das Gebet und Liebeswirken. Und ihr werdet niemals ohne Kraft sein. In welcher Lebenslage ihr euch auch befindet, ihr benötigt stets und ständig meine Kraftzufuhr, und ihr öffnet euch dieser durch das innige Gebet. Und so ihr in der Liebe tätig seid, strömt meine Kraft gleichfalls auf euch über, weil ihr mich selbst dann zu euch zieht, der ich die Liebe bin. Und so brauchet ihr nichts zu fürchten, weder Schwäche noch Verlassenheit, solange ihr Liebe tätig seid und betet. Solange das Gebet aus dem Herzen zu mir emporsteigt. Denn dann höre und erhöre ich euch, wie ich es euch verheißen habe. Glaubet und vertrauet, so ihr betet. Dann ist euch auch die Erfüllung eurer Bitte gewiss. Mein Wille lenkt euer Schicksal eurem Glauben entsprechend. Und mein Wille kann Not und Leid bannen zu jeder Zeit. Meine Liebe aber bedenket die meinen stets offensichtlich, auf dass sie ihren Vater erkennen sollen, so er sich äußert. Zu den meinen aber zähle ich alle, die sich mir nahen im Gebet, die jede stille Stunde benützen, mit mir Zwiesprache zu halten, die ihre Gedanken oft zu mir senden, die mich suchen aus eigenem Antrieb und deren Herzen mich und meine Nähe ersehnen. Ihnen komme ich stets zu Hilfe, auf dass ihr Glaube stark werde, auf dass sie immer fühlbarer meiner Kraft inne werden und sie mich erkennen in jedem Geschehen auf ihrem Lebenswege. In ständiger Verbindung mit mir zu bleiben, sichert ihnen meinen Schutz und meine Hilfe zu jeder Zeit. Denn die Verbindung mit mir enthebt sie auch der geistigen Not, weil mein Geist in ihnen wirken kann. Und mein Geist führet sie recht. Mein Geist weiset ihnen jeden Weg, jedes Wort und jede Tat. Und darum kann der Mensch sorglos seinen Lebensweg zurücklegen, der ständig sich mir verbindet, denn ich ergreife seine Hand und führe ihn. Und sein Weg wird gesegnet sein. Amen.